und mit Tageshöchstwerten zwischen 4 und 10 Grad etwas milder. Soweit die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks. Die Zeit 20 Uhr und 3 Minuten. Bayern 2. Radiokrimi. Radiokultur aus Bayern. Wir bringen heute das Krimi-Hörspiel Lauter nette Menschen von Gordian Beck. Der Autor erzählt von einer anscheinend friedlichen, idyllischen Kleinstadt und von den fragwürdigen Dingen, die sich hinter und sogar vor den Fassaden abspielen. Jetzt gehe ich halt schon hin. Verdammt, jetzt komm endlich. Hallo? Ja, Anton? Verdammt nochmal. Anton, bist du das? Natürlich bin ich's. Wer ist denn dort? Ja, wer wird schon sein? Ich, Hermann, dein Bruder. Ah, der Blutsauger. Natürlich, wer sonst? Was willst du? Bist du wieder betrunken, oder was, Anton? Es kann doch so nicht weitergehen. Leg mich am Arsch. Was ist denn jetzt mit dem Testament? Liegt es jetzt endlich beim Notar? Nein. Ja, warum nicht? Jetzt hör einmal, das Ganze funktioniert doch nur, wenn das neue Testament beim Notar liegt. Und dass das alte damit ungültig wird, jetzt kapier doch das endlich einmal. Dann und nur dann hast du was gegen sie in der Hand. Die ist doch nur hinter deinem Geld her. So wie du. Was hab ich denn davon, wenn ich dieses Miststück enterbe? Und es dafür dem anderen Geier vermachen. Ja, jetzt wärst du aber ungerecht, Anton, jetzt wärst du ungerecht. Möchte doch nur dein Bestes. Ich will, dass du wieder ein menschenwürdiges Leben führen kannst und von deiner Frau geachtet wirst und vom Alkohol loskommst. Das schaffe ich nie. Und helfen? Komm mir da, keiner. So ein Blödsinn. Jetzt trag endlich das Testament zum Notar. Oder warte mal. Pass auf, ich nehme übermorgen den Frühzug und dann erledigen wir das gemeinsam. Und dann während deiner Katja die Augen aufgehen. Lauter nette Menschen. Kriminalhörspiel von Gordian Beck. Frühling. Herrliches Frühlingswetter. Lauter nette, fröhliche Menschen, wohin man sieht. Man ist mit sich und der Welt zufrieden. Ausnahmsweise. Und natürlich nur wegen des Wetters. Der Mensch ist ja so vergesslich. Es genügen ein paar Sonnenstrahlen, sommerliche Temperaturen und aus der ansonsten eher toten Stadt wird ein quirliger, betriebsamer Ameisenhaufen. Für Fremde ist das durchaus possierlich anzuschauen, dieses Treiben. Doch man hüte sich davor, sich in diesen Ameisenhaufen hineinzusetzen. Da kann es böse Überraschungen geben. Plötzlich sind all die netten, fröhlichen Menschen gar nicht mehr so nett. Eine Kleinstadt hat eben ihre eigenen Gesetze, ihre eigene Ordnung. Eines dieser Gesetze lautet, man rühre nicht in fremden Angelegenheiten. Ein anderes, Tod ist tot. Man akzeptiere die Gegenwart. Diese Grundsätze sind durchaus pragmatisch, scheinen doch hier selbst die engen und winkligen Gassen Augen und Ohren zu haben. Manchmal würde man sich wünschen, die Gassen könnten reden. Doch selbst diese halten sich an die ehernen Grundsätze, vor allem an den einen, der da lautet, Tod ist tot. Astor, nicht mitten auf die Straße. Astor, geh her. Hab doch keine Tüte dabei. Jawohl, so ist fein. Brav, Astor, brav. Warum hat er auch seine Blumentöpfe mitten auf der Straße stehen? Hey, Opa, Achtung! Hast du Tomaten auf die Augen, oder was? Ja. Ja, du Rotzlöffel! Du Saubengel, du Elendiger, du! Das ist eine Fußgängerzone hier! Eine sehr unübersichtliche Ecke, für wahr, diese Kreuzung zwischen Jean-Paul und Jakob-Lenz-Gasse. Und richtig, dazu noch Fußgängerzone. Unseren jungen Freund bekümmert das jedoch wenig. Er hat es eilig und die Jakob-Lenz-Gasse ist nun mal die schnellste Verbindung zu seinem Ziel, die Adalbert-Stifter-Gasse. Dort, das heißt circa 150 Meter davor, steht auch das stadtbekannte, etwas martialisch wirkende steinerne Soldatendenkmal, das zu dem Bestattungsinstitut Rasmussen gehört. Ich müsste nur schnell einmal was nachschauen. Sie, aber das ist hier die Fußgängerzone. Ja, das weiß ich schon. Entschuldigung, darf ich einmal? Genau wo Sie jetzt stehen, da müsste ich einmal hin. Was suchen Sie denn da? Ich möchte bloß einmal sehen, ob ich heute mal Glück habe und unseren Soldaten heute nicht. Ja, shit, ich hab's doch geahnt. Sie, ich kenn Sie. Von irgendwoher kenn ich Sie. Ja, was ist denn? Das ist doch stadtbekannt, wer sich hier Nacht für Nacht unsittlich an unserem Stein einen Soldaten vergeht. Hm? Also, Entschuldigung, ich bin der Georg. Georg Reitmeier, Azubi im Bestattungsinstitut Rasmussen. Ach, ja, schauen Sie her, da. Ja, schauen Sie halt einmal hier, da die Spur. Noch was? Feucht, dunkel, frisch und vor allem geruchsintensiv. Pfui, Teufel! Sie sagen es. Na dann, auf mich wartet der große Wasserschlauch zwecks Reinigung. Einen schönen Tag noch. Ja, auch. Es ist sauer. Wirklich. Oh Mann, ausgerechnet jetzt musst du aufstehen. Er meint Frau Pfefferkorn, die Frau des Bäckermeisters Anton Pfefferkorn. Herr Zuner geht auf. Die Fenster ihres Schlafzimmers befinden sich zwar im ersten Stock der Bäckerei, sind jedoch von der Gasse her bestens einzusehen. Und halt im rosa Negligé. Nicht schlecht, wirklich nicht schlecht. Kann ich nur beipflichten. Ist jedenfalls besser als das Weiße. Also jetzt schauen Sie sich die an. Wo alle Mannsbude sich ausziehen. Eine Sauerei ist das. Da wo sind wir denn? Sitzt man eben in der ersten Reihe. Diese Kurve. Leib ist aber viel besser. Zugabe! Aber sie soll ja von Berlin kommen, heißt's, gell? Hat denn die überhaupt keinen Anstand? Jawohl. So ein Saubesen. Eine Schande ist das für die ganze Stadt. Ja, früher, also wenn die das früher gemacht hätte. Aber eine gute Figur. Die hätten es doch sofort ins Lager. Ein echter ästhetischer Keine Genuss. Zucht und Ordnung, kein Anstand. Also da fragt man sich wirklich, wohin das noch führen soll. Das ist mir wurscht. Das stimmt schon, früh hätte es das nicht gegeben. Also wenn das die Meinige gemacht hätte, das Kreuz hätte ich aufgeschlagen. Ja, aber vor allem, weil du daheim so viel zu melden gehabt hast. Die Däne hätte doch gerade den Druck, so bist du unterm Pantoffel gestanden. Ja, Entschuldigung, darf ich mal durch, bitte? Also, ich verstehe nicht, warum sich das ihr Mann gefallen lässt. Der steht doch unter dem Pantoffel, das weiß man doch. Die und keine andere, hat er damals gesagt. Und dass sie gut 30 Jahre jünger ist, hat auch nicht gestört. Du schau, hast du das gesehen? Lass bloß die Finger von derer. Die ist doch nur auf dein Geld aus. Aber gehört er nicht. Ja, aber das war ihm auch wurscht. Ja. Naja. Und das hat er jetzt davon. Also daran ist er doch selber schuld, das muss einmal gesagt werden. In seinem Alter noch heiraten und dann noch so einen Temperamentspolzen wie Neder. Das kann doch nicht gut gehen. Oh, wenn schöner Tod wäre, da haben wir es. Fragt man sich, ob sich das gelohnt hat. Ja. Jetzt bleibt der mehr nur der Suff. Ja, wie es heute so geht. Lang macht's der ja nimmer. Na, endlich. Katja! Verdammt nochmal! Bist du narrisch geworden? Runter mit dem Rollladen, aber schnell! Oder soll ich aufgeben? Du Miststück! Und ihr, Scharfsinn zu deppert! Habt ihr noch nie eine nackte Frau gesehen? Hä? Na also! Entschuldigung, gell, Leute, jetzt bitte, jetzt lasst mir einmal durch, ich hab auch noch was zu tun. Die kriegt noch einen Herzinfarkt, wenn der so weitermacht. Ich möchte nicht wissen, was der jetzt für einen Blutdruck hat. Mhm. Bums, zack, und aus ist. Mhm. Das geht schneller, wenn man denkt. Hi, Chef. So, Herr Gschwendner, sagen Sie mal, macht die das öfters? Man gewöhnt sich daran. Verzeihen, einen Moment bitte, das Fahrrad. Ja, ich weiß, sofort. Kann ich aber erst, wenn sie draußen das Publikum verlaufen hat. Ah. Man kann die also auch von der Straße aus sehen. Es ist anzunehmen. Komische Sache. Naja, war mir jedenfalls ein außerordentliches Vergnügen. Sie wissen schon, wie ich es meine. Natürlich. Na, also dann Wiedersehen, Herr Rasmussen. Wiederschauen. Und nochmals vielen Dank. Auf Wiedersehen, Herr Gschwendner. Und sollten noch irgendwelche Probleme auftreten, dann rufen Sie mich einfach an. Ja. Ein fetter Braten, Herr Chef? Arschloch. Bier. Na, dieser Gschwendner, der war ja kaum mehr zum Halten, hat er total vergessen, warum er überhaupt hier ist. Am liebsten wäre wohl Frau Pfefferkorn. Katja! Frau Pfefferkorn. Auf den Schoß gekrochen und hätte jeden Quadratzentimeter Haut persönlich unter die Lupe genommen. Hoffentlich haben Sie ihm dafür was Ordentliches angedreht, Chef. Den heiligen Michael. In italienischem Marmor. Respekt! Wir profitieren aber ganz schön von der Frau Pfefferkorn, was? Abend. Die Dämmerung hat bereits eingesetzt. Die Adalbert-Stifter-Gasse wirkt daher zu diesem Zeitpunkt bereits wie leergefegt. Nur vereinzelt sind noch Bürger zu sehen, die eilenden Schrittes nach Hause hasten. Aha, Bäckermeister Anton Adolf Pfefferkorn verlässt gerade sein Haus. Und in deutscher Gründlichkeit tut er dies grundsätzlich immer um 7. Wohin er geht? Ach ja, das wissen Sie ja noch nicht. Sein Ziel ist die Gaststätte zur Deutschen Eiche. Denn dort ist sein Stammtisch. Der Tisch der Honoration des Deutschen Heimatvereins. Herrschaftszeit, Mistvieh! Psst! Schau, dass du wegkommst! Kaum ist er aus der Sichtweite, öffnet sich dieselbe Haustüre erneut. Diesmal allerdings sehr leise, sehr vorsichtig. Und Katja Pfefferkorn betritt, sich nach allen Seiten sorgsam umsehend, die Gasse. Ihr Weg ist im Vergleich zu dem ihres Mannes kurz, aber pikant und führt quer über Herrn Adalbert Stifter direkt zu Herrn Rasmussen. Dessen Haustüre ist, nicht weniger pikant, nur angelehnt und wird daher von Katja Pfefferkorn mit nur schwachem Quietschen bedient. Kaum ist sie im Bestattungsinstitut Rasmussen verschwunden, wird dessen Haustüre ebenfalls zum zweiten Male geöffnet. Diesmal aber laut und ungeniert, denn Georg, der im ersten Stock des Bestattungsinstituts sein Zimmer bewohnt, geht in den Abend hinaus. Ach, Alkohol. Hat eine schöne Farbe. Der Alkohol. Hm? Tja, das Getränk mit den zwei Gesichtern. Das Schöne mit innerer Fröhlichkeit und leuchtenden Augen. Und das Hässliche mit dem Spiegel der Wahrheit. Oh, Frau Pfefferkorn wird poetisch. Nicht poetisch. Nachdenklich. Es ist nämlich ganz und gar nicht erfreulich, ständig das hässliche Gesicht der Wahrheit um sich herum zu haben. Tja, ja, der Alkohol. Manchmal frage ich mich schon, wie es wäre, wenn ich mich ihm gegenüber anders verhalten würde. Hm? Ob er sich ändern würde, wenn ich ehrlich, nett und freundlich wäre. Heimchen am Herd oder so. Das Wetter kannst du nicht ändern. Das weiß ich auch. Man wird ja mal sentimental werden dürfen, oder? Ja, mir auch. Auch in der Gaststätte zur Deutschen Eiche ist man gerade sentimental. Allerdings auf ganz andere Weise. Denn hier tagt der Deutsche Heimatverein. Eine Ansammlung von ca. 25 zumeist älteren Herren ehrbarer Berufe. Liebe Kameraden, freue mich, dass ihr zu unserem Heimatabend so zahlreich erschienen seid. Nehme an, es hat sich schon herumgesprochen, bei den nächsten Stadtratswahlen sind auch wir dabei. Auf uns werden harte Wochen zukommen. Harte Wochen, die von uns nur mit eiserner Disziplin, Ordnung und Geschlossenheit gemeistert werden können. Und wir werden sie meistern. Bravo. Wir werden dem orientierungslosen Bürger unserer Stadt den Weg weisen, den er zu gehen hat. Wir werden diese, unsere Stadt, nicht nochmals dem Bolschewisten und seinem roten, korrupten Gesindel überlassen. Ja, wir werden wie ein Sturm. Entschuldige, Werner, gestattest du eine Zwischenfrage? Selbstverständlich. Ja, also, ich möchte zuerst einmal sagen, dass mich das Ganze wirklich... also, ich find's gut, dass die Großen einmal eins auf den Deckel kriegen. Bloß, ich hätte halt immer interessiert, wie schaut's denn aus mit dem Geld? Ich meine, das eine ist Frage an unseren Kassenwart, ja. Kamerad Oberkogel. Ja. Unsere Kriegskasse ist gut gefüllt. Wir sind Geld macht fett und bequem. Moment, so schnell schießen die Preise nicht. Was nützt mir Geld, wenn der Wille zur Veränderung fehlt? Ja, recht hat er. Kameraden, hier ist Idealismus gefordert. Hier ist Mut und Engagement gefragt. Hier ist die Tatkraft der deutschen Jugend gefordert. Dann mach mal, Bubi. Der Bubi macht natürlich zunächst mal nichts. Nimmt sich jedoch vor, Anton Pfefferkorn irgendwann einmal einen deftigen Denkzettel zu verpassen und ihm kräftig ins Geschäft zu spucken. Wie sieht's denn aus an der Front? Stellungskrieg. Ah ja. Und im Westen nichts Neues? Wie man's nimmt. Hermann hat sich angesagt für morgen früh. Ach, der liebe Schwager, der Herr Fotograf, sieh an. Sorgt sich wohl um seine Millionen. Was heißt da seine? Das sind meine Millionen. Oh, entschuldige. Ich vergaß deine Millionen, natürlich. Unsere Millionen. Unsere Bäckereien, unser Hotel, unsere Mühlen, unsere Häuser. Ich werde die ganze Stadt mit unseren Filialen überziehen. Du bist süß. Leider wirst du dich noch etwas gedulden müssen. Den Herzinfarkt gibt's noch nicht auf Rezept. Kann man da nicht ein bisschen nachhelfen? Beschleunigen vielleicht? Hm? Lass man. Ich hab die ganze Sache gut im Griff. Du hättest Anton heute sehen sollen. Heiseres Röcheln. Blutdruck ca. 180 zu 120. Höchste Erregung. Das sind ungefähr 5 bis 6 Korn zusätzlich heute Abend. Und vielleicht schaffe ich es ja auch schon früher, wer weiß. Und dann... Dann komme ich zu dir. Ganz offiziell. Schwarz steht dir gut. Und Schwager Hermann? Hör mir bloß auf mit dem. Der will doch immer nur das eine. Ich auch? Ich auch. Na, das glaube ich. Aber der gute Hermann will nur das Testament. Sein Pech ist nur, dass es noch nicht beim Notar liegt und... Und was? Und dummerweise ist ihm der Aufenthaltsort dieses überaus wertvollen Schriftstücks nicht bekannt. Und Anton, der hat sowieso von nichts eine Ahnung mehr. Tja, im Suchen liegt der Sinn des Lebens. Ja, und ich darf hinterher wieder aufräumen. Finden wird er nichts. Es sei denn, er wirft einen Blick in die Urne. Antons Urne. Die schönste Urne der Welt. Aber selbst dort wird er nichts finden. Ah. Asche zu Asche und Frieden seiner Seele. Da spricht der Profi. Na dann Prost, du mein kleiner süßer Bestattungsunternehmer. Heißt es auch beim Deutschen Heimatverein. Mittlerweile ist man hier beim durchschnittlich dritten Bier angekommen. Anton Pfefferkorn bereits beim dreifachen Quantum. Und man beginnt gerade, sich den ernsten Problemen des Vereins zuzuwenden. Zum Beispiel dem Imageproblem. Es kann in unserer Situation von der Partei, dem Verein natürlich, nicht länger hingenommen werden, dass einzelne Partei... Vereinsmitglieder, durch ihr Verhalten die Ehre bzw. die Zielsetzung unserer Vereinigung diskreditieren. So ist es, ganz genau. Seit einigen Wochen ist es stadtbekannt, dass das Denkmal der Opfer unserer Tapferkeit... Werner, ich warne dich. Ich lass mich nicht so einfach absehen. Ich hab dein Ehrenwort, Werner. Ich bin im Stadtrat dabei. Ohne mich, ohne mein Geld, geht hier nämlich gar nichts. Und wenn ich auspack... Seid ihr alle am Arsch, Herr Oberstleutnant. Na. Kamerad Pfefferkorn, der Vorstand hat deine ständigen Eskapaden satt. Jawohl. Wir legen vor dem Soldatendenkmal unsere Grenze ab. Gedenken der toten Kameraden, die auf dem Felde der Ehre für die deutsche Sache ihr Leben ließen. Und du besudelst diese Toten und ihre Ehre... regelmäßig auf gemeinste Weise. Das ist Verrat an der deutschen Vergangenheit. Deine Frau zieht regelmäßig das Bild der tugendhaften Deutschen ins Lächerliche, indem sie sich in aller Öffentlichkeit prostituiert. Damit jedoch nicht genug. Indem du nicht in der Lage bist, ihrem schamlosen, zügellosen Treiben ein Ende zu setzen, gibst du den deutschen Manne ebenfalls der Lächerlichkeit preis und schädigst auf gröblichste Weise das Ansehen unserer Partei. Das stimmt. Pardon, unseres Vereins. Recht hat er. Wirklich, recht hat er. Halt's Maul! Du hast doch keine Ahnung. Werner, ich hab dein Ehrenwort. Ich bin im Stadtrat dabei. Ja, sag einmal, das kannst du nicht machen mit mir, nach all dem, was ich für den Verein getan habe. Jetzt schmeißt du doch endlich raus. Ja. Das geht jetzt wirklich zu weit. Ich darf mal. Allerhöchste Zeit. Im Interesse unserer Glaubwürdigkeit beantrage ich den Kameraden Anton Pfefferkorn von der Kandidatenliste für den Stadtrat zu streichen. Du ja, Schwein! Richtig, bravo. Was machst du nicht? Anton, du musst verstehen. Ich pack aus und dann kannst du alles da vergessen. Anton, dann stehst du vor Gericht. Anton, jetzt das schmeckt dir. Ja, seine ausdrucksstarke Argumentation hilft ihm leider wenig. Mit nur 2 Enthaltungen und strammer Einstimmigkeit wird der Name Anton Pfefferkorn von der Kandidatenliste für die Stadtratswahl gestrichen. Für Anton Pfefferkorn ist der Abend damit gelaufen. Seinen Kummer ertränkt er in einer wahren Schnapsorgie, die er erst kurz vor der Sperrstunde beendet, um nach Hause zu torkeln. Gottfried, bitte, nein. Gottfried, bitte, bitte, lass mich, ich muss doch jetzt los. Pfoten weg. Tu ja gar nichts. Ich darf jedoch anmerken, ich habe keine Pfoten. Du hast Pfoten. Und manchmal hast du sogar 10 Stück gleichzeitig. Ach, Gottfried. Oh, Entschuldigung, das müssen irgendwelche von diesen 10 sein, die ich nicht kenne. Die lassen sich leider nur so schwer kontrollieren. Nein, nein und nochmals nein. Oder muss ich erst rabiat werden? Oh ja. Würde sie natürlich nie. Ganz im Gegensatz zu... Heine. Mir wär's lieb, wenn du in nächster Zeit mal ein bisschen auf den Pfefferkorn aufpassen könntest. Nicht, dass er irgendwelche Dummheiten macht. Verstehe. Ich werde heute Nacht mal ein Auge auf ihn werfen. Nur, dass er keine Dummheiten macht. Ja, ja. Ich werde mal meine Leute zusammentrommeln. Katja Pfefferkorn. Sie hat es ja nicht weit. Anton Pfefferkorn. So, die Ecke noch und dann in einer langen, langen Diagonale die Gasse queren und schon grüßt der steinerne Soldat. Ich hätte Angst vor Ihnen. Ihr kriegt es mir alle einmal, gell? Scheiß Verein. Du Mistvieh! Ich hab gar nicht gewusst, dass ich heute Nacht noch zum Tierschützer werde. Psst. Spinnt ihr? Jetzt doch noch nicht. Und du? Wir haben Zeit. Du bist auch nur ein Stein. Ein armseliger, verfluchter, dreckiger Stein. Jawohl, verflucht. Trinker, hast mich. Ja, jetzt geh schon zu. Geh schon zu. Ach so was. Du verrückst du mich. Jetzt klemmt doch noch der Reißverschluss. Anton? Na, dann halt nicht. Ich glaube, heute ist nicht dein Tag. Manni Klausi, Abflug. Einer vorne an Händen über dem Platz. Und Männer, wir haben Zeit. Bis der mit seiner hängenden Hose vor der Haustür steht, sind wir 10-mal da. Ich komm nach. Und weg sind die beiden. Anton Pfefferkorn hat noch einige Meter bis zu seiner Haustür. Sein Weg kreuzt er bei den von Georg und dessen Freundin Daniela. Genauer gesagt den von Daniela. Denn Georg ist vor den Auslagen von Haifi-Kaiser stehen geblieben. Ja, ihr kennt's mir auch einmal. Kreuzfest, ich kann euch sagen. Oh, hoppla, Mädel. Nun so spät auf der Straße. Was ist? Kommen Sie mir nicht so nahe. Ja, Georg! Brauchst du keine Angst haben, Mädel, ich tue dir doch nicht. Da weg! Georg, Hilfe! Ich muss doch... Hau ab, du Schwein, du Hau! Du Schwein! Au! Anton Pfefferkorns Lage ist fatal. Mit heruntergelassener Hose liegt er auf Daniela, wird gebissen und gekratzt und kann, obwohl er nun wirklich will, nicht aufstehen. Die Hose, Sie verstehen. Gehst du da weg oder ich schlag dir die Rübe zu Berg und Drecks auf! Mistkerl! Hau da! Nicht etwa! Das Schwein ist wirklich nicht schad. Ja. So eine Drecksau. Dani, ist alles okay? Es geht schon. Schau doch mal. Kennst du den? Ob ich den kenne? Die Sau ist schuld daran, dass ich fast jeden Tag in der Früh mit einem großen Schlauch und einem Schrubber antanzen darf. Anton Pfefferkorn, schau bloß zu, dass du mir nie wieder unter die Augen kommst. Hau bloß ab! Da bist du voller Blut. Shit. Das ist aber nicht meins, oder? Na komm, jetzt lass uns. Hey, du zitterst so. Moment, Georg, den hast du ziemlich erwischt. Na und? Jetzt, Dani, jetzt schau nicht so. Ich hab wirklich geglaubt, er will dich... Komm, sonst hätte ich doch nicht so zugeschlagen. Lass uns einen Krankenwagen holen. Aber wirklich nicht. Der hat's verdient. Schon allein wegen dem Denkmal. Der schafft es schon. Das sind ja nur 10 Meter. Jetzt komm schon. Natürlich schafft er es. Wenn auch mit Mühe. Was ist denn? Anton Pfefferkorn steht vor seiner Haustür. Er schafft's sein. Und die ist zu. Da ist ja zu. Abgesperrt. Katja! Katja! Lass mich rein! Katja! Na was denn, was denn? Nach so ein bisschen Dresche die Tür nicht mehr aufkriegen? Geh mal in die Klause. Helf dir mal. Alois, hast du das gehört? Alois! Alois! Ja, was ist denn? Hast du das nicht gehört? Hm? Ich meine diese Irene. Jetzt hör doch mal, irgendwas ist da draußen. Ja. Und ob Herr Butzmann hört? Er hört Stimmen, aufgeregt, hektisch, nervös, hört zufallende Autotüren. Und entschließt sich daraufhin, aus dem Bett zu steigen und aus dem Schlafzimmerfenster einen Blick in die Gasse mit dem Soldatendenkmal zu tun. Hey, komm mal her. Komm her, komm. Jetzt schaut dir das an. Was machen denn die da? Da schaut da beim Denkmal, da liegt einer. Tatsächlich. Was tun sie denn da vermissen? Ja, die Spurensicherung, ne? Das ist wie beim Tatort. Ob der tot ist? Ach, mausetot. Sonst hätten sie doch die Umrisse der Leiche markieren. Du, bring mir mal schnell das Fernglas. Ja. Also erst komm, beeil dich. Komm. Ja, ja, ja. Die laden den gerade auf die Bahre. Da. Ja. Aber warum brauchst du das Fernglas? Vielleicht kann man sehen, wer es ist. Und? Kannst du es erkennen? Ja, eventuell. Ja, hat gewisse Ähnlichkeiten mit dem Pfefferkorn. Der Pfefferkorn. Der Anton Pfefferkorn. Ich hab's gewusst. Ganz genau habe ich das gewusst. Den erwischt's irgendwann. Bestimmt Herzinfarkt. So wie der gesoffen hat. Bei der Blutlache. Ich tippe eher auf Totschlag. Oder Mord. Oder er ist auch bloß im Suffblick gestürzt. Fahren die schon? Mhm. Das gibt's doch nicht. Also gründlich ermittelt haben die nicht. Und die Blutlache hätten sie auch nicht machen können. Schaut ja grausig aus. Naja, uns kann es ja wurscht sein. Komm, schlafen wir weiter. Lange können die Butzmanns nicht mehr geschlafen haben. Denn als Hermann Otto Pfefferkorn, der mit dem Frühzug die Stadt erreichte, gegen 8 Uhr, müde durch die Adalbert-Stifter-Gasse tappt, stehen beide, Herr und Frau Butzmann, zusammen mit drei weiteren Mitbürgern, vor dem Denkmal. Direkt neben der noch nicht beseitigten Blutlache. Ich bin doch auch nur deshalb aufgewacht, weil einer von denen so die Tür zugehört hat. Aber da war er schon tot. Hause tot, also, ich mein... Irgendwie war das doch schon vorauszusehen, dass es den Pfefferkorner so erwischt. Ja, zu einem unglücklichen Leben gehört halt auch ein unglücklicher Tod. Entschuldigung, dass ich mich da einmische, aber Sie haben da gerade was von Pfefferkorn gesagt. Ja, kennen Sie den? Vorsicht, nicht ins Blut einstecken. Die Flecken bringt man nämlich nie wieder richtig raus. Lieber Mann, das ist ja eine Lache. Da muss er geblutet haben wie ein Schwein. Ich tippe mal so auf 1-2 Liter, das täuscht nämlich. Schaut immer mehr aus, als es in Wirklichkeit ist. Ja, jedenfalls hat es ihn übel erwischt. Ja. Ganz übel. Sie haben den Namen Pfefferkorn erwähnt. Sind Sie von der Presse? Das ist Hermann Otto Pfefferkorn nun wirklich nicht. Jedoch aufrichtig daran interessiert, hinter das Geheimnis der Blutlache zu kommen. Außerdem keimt in ihm ein lustvoller Verdacht. Nicht von der hiesigen. Haben wir es doch gleich gedacht. Die unseren kennt man nämlich schließlich. Ja, außerdem werden die nicht so schnell. Von denen steht doch keiner vor halb in eine auf. Sie vermuten also, dass hier ein gewisser Pfefferkorn... Was heißt da vermuten? Das ist eine Tatsache. Ja, wir wissen nur noch nicht, wie es dazu gekommen ist. Der Tathergang. Das war nämlich so. Wie wir, also ich und meine Frau, aufgewacht sind, war der Anton, also der Herr Pfefferkorn, nämlich schon tot. Und wie wir dann das Fenster aufgemacht haben. Würde Hermann Pfefferkorn als Journalist bestimmt interessieren. Als Bruder des Toten jedoch. Seine Gedanken gehen urplötzlich einen anderen Weg. Da warten 3 Bäckereien, ein Hotel, eine Mühle, 2 Häuser und jede Menge Kleingeld. Und die Fantasie fängt zu galoppieren an. Das wäre die Sanierung der maroden Finanzen. Das wäre ein zukünftiges Leben in Saus und Braus. Das wäre... Und wenn es nun Anton gar nicht erwischt hat? Außerdem ist da ja immer noch dieses verflixte Mischstück von Schwägerin. Und Sie sind sicher, dass es einen gewissen Herrn Pfefferkorn... 100%ig. Ich meine, das hat er mal so kommen müssen. Ja. Naja, Sie hätten ihn halt kennen müssen. Na, hatten Sie mich jetzt verstehen. Also so, wie der gesoffen hat. Ja, und... Gibt schon einen Verdächtigen? Die Frau vielleicht? Motiv, Eifersucht, Geldgier? Nein. Und überhaupt, die Frau Pfefferkorn könnte ihn niemals so zurichten. Also wenn Sie mich fragen, für mich war das Raubmord. Raub mit Totschlag oder so. Ja, wollen Sie denn kein Foto machen? Ich meine, wo Sie doch Ihre Kamera dabei haben. Aber natürlich will Hermann Otto Pfefferkorn ein Foto machen. Man weiß schließlich nie, wozu das nochmal gut ist. Und so fotografiert er die große Blutlache. Natürlich von allen Seiten. Fotografiert eine entzückte Frau und einen wichtigen Herrn Butzmann und macht zu guter Letzt noch eine Gruppenaufnahme. Dann zieht er eiligst von dannen. Immerhin gibt es jetzt eine Menge Dinge zu regeln. Anton, ich bin's, der Hermann. Anton? Anton? Hermann Pfefferkorns Adrenalinspiegel beginnt zu steigen, als er feststellt, dass sich Anton nicht in der Wohnung aufhält. Die 3 Bäckereien, das Hotel, die Mühle, die 2 Häuser, das Geld, all das beginnt in greifbare Nähe zu rücken. Noch ist Hermann Pfefferkorn jedoch in der Lage, vernünftig zu denken. Sein nächster Griff gilt daher dem Telefon. Ja, guten Morgen, hier spricht Hermann Pfefferkorn. Ich wollte Sie fragen, ob Sie zu... Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Das ist natürlich ein Schock, verstehen Sie? Aha, er wird also obduziert. Ja, und vom Täter keine Spur. Ja, ich werde mich bemühen, Ruhe zu bewahren. Also ich glaube, ich lege mich jetzt erstmal... Nein, danke, kein Arzt, ich... Und Sie halten mich auf dem Laufenden. Gut, danke, Wiederhören. So, dann wollen wir mal. Katja, wo ist der Anton? Sag mal, tickst du noch richtig? Raus aus meinem Schlafzimmer. Wo der Anton ist, will ich wissen. Woher soll ich das wissen? Vielleicht im Bett, vielleicht im Wirtshaus, vielleicht auf der Straße. Aha. Und wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Soll das hier ein Verhör werden? Du hast es erfasst. Der Schlange wird der Zahn gezogen. Vorsicht, Hermannlein, der ist giftig. Warte nur, bis die Polizei kommt. Warte nur, dann bist du fällig. Die Polizei war schon hier. Aber vielleicht sollte ich dir mal was über deine Geschäftspraktiken erzählen. Ja, die Polizei war schon da. Warum sagst du das nicht gleich? Weil es keine Art ist, so bei einer Dame hereinzuplatzen, Hermannlein. Und da liegst du seelenruhig im Bett und schläfst. Wie du siehst. Tja, Hermannlein, so ist die Welt. Die Nacht war etwas anstrengend, weißt du? Und wenn da noch die Polizei schon um 6:30 mit einer solchen Hiobsbotschaft hereinschreitet... Die Nacht war anstrengend, so. Da kann ich dir auch genau sagen, warum. Du hast ihn nämlich umgebracht! Oh, aber Hermannlein, so etwas solltest du nicht sagen. Zieh dir erst einmal was Anständiges an. Ja? Also Gottfried gefällt's. Ein Hauch von einem Nichts, sagt er immer. Allmählich beginne ich nämlich zu verstehen. Das glaube ich zwar nicht, aber nimm's nicht so tragisch, Hermannlein. Du machst einen großen Fehler. Bitte die weißt Tür du was? Zu. Ich möchte nämlich noch ein bisschen schlafen, ja? Du meinst, du weißt irgendwas und jetzt kannst du alles erlauben. Ja. Aber da täuschst du dich. Ja, das sage ich dir, recht, da täuschst du dich. Ja, und zwar gewaltig. Die Tür zu. Ich werde doch. Es zieht nicht. Na, das war mal nichts. Hermann Otto Pfefferkorn ist mit sich nicht so recht zufrieden. Er ist sich zwar sicher, dass Katja mit dem Tod Antons in irgendeiner Weise zu tun hat, nur nachweisen kann er hier nichts. Noch nicht. Und dann dieser unangenehme Hinweis auf ungedeckte Wechsel. Aber das wird ihn nicht abhalten. Stein für Stein wird er ihr Alibi demontieren. Und dann... Das Testament. Das verfluchte Testament. Hatte nur dieses versoffene, verblödete Schwein, dieses verfluchte Testament versteckt. Hermann Otto Pfefferkorn durchsucht die Wohnung seines Bruders. Vergeblich. Auch in den nächsten Tagen, das gibt's doch nicht. Er hat sich bis zur Beerdigung bei seiner Schwägerin einquartiert, sucht er erfolglos. Das neue Testament ist unauffindbar. Erfolgreicher hingegen verlaufen die Geschäfte des Herrn Rasmussen. Der erhält schon 3 Tage nach dem überraschenden Ableben von Anton zahlungskräftigen Besuch. Herr Rasmussen, damit wir uns richtig verstehen, es geht mir nicht um den Preis. Weiß ich doch. Dem Verein ist allein wichtig, dass die Verdienste des hochgeschätzten Kameraden für die Nachwelt entsprechend gewürdigt werden. Ganz richtig, ja. Mein Problem ist nur, dass ich am besten bis gestern, Sie verstehen, ein solches Monument besorgen muss. Ja, das ist, wenn ich ganz ehrlich bin, auch unser Problem. In dieser Größe, noch dazu mit diesem Motiv. Sie haben ja selber gesehen, in den Katalogen ist da gar nichts. Sprich, wir müssten erst produzieren. Das dauert einige Zeit. Hätte aber natürlich Herr Rasmussen, den Vorteil. Ich wiederhole mich nur ungern. Es muss schnell gehen. Und wenn wir für das Begräbnis erst einmal einen Grabstein nehmen und diesen anschließend durch das Denkmal ersetzen? Na, es würden Ihnen dadurch selbstverständlich keine zusätzlichen Kosten entstehen. Herr Rasmussen, Herr Pfefferkorn war ein angesehener Bürger dieser Stadt. Sehr. Zu seinem Begräbnis erwartet mein Auftraggeber, also der Deutsche Heimatverein, Prominenz. Prominenz aus Politik, Militär, Showbusiness. Und Sie wollen diesen Herrschaft ein popeliges Grabsteinchen präsentieren? Ja, ja. Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, wenn wir jetzt nicht bald eine Lösung finden, dann bin ich gezwungen, mich woanders um. Einen Augenblick, Herr Grabhunter. Ich denke, ich habe die Lösung. Ich müsste jetzt nur mal kurz mit meinem Betriebsleiter telefonieren. Einen Moment, bitte. Na also, Herr Rasmussen, geht doch. Georg, ich habe hier gerade einen wichtigen Kunden mit einem außergewöhnlichen, aber sehr, sehr schönen Wunsch. Es geht um ein monumentales Grabdenkmal. Motiv griechisch-römisch. Ja, habe ich auch gedacht. Genau, der Cicero. Was Philosophisches. Cicero. Ja, denke ich auch. Mhm. Herr Grabhunter, ja? Cicero, Philosoph? Ja, wie groß ist er denn? Über 3 Meter. Ja, das ist gut. Ja, sehr schön. Also, dann gib mir bitte sofort Bescheid, gell? Dankeschön. So, jetzt heißt es ein kleines bisschen warten. Sagen Sie, Herr Grabhunter, kann ich eigentlich noch irgendwas für Sie tun? Grabmusik, Trauermusik zum Beispiel? Na, danke, nicht nötig. Die musikalische Gestaltung des Trauergottesdienstes übernimmt selbstverständlich das städtische Blasorchester. Oh, sehr schön. Na, ist ja auch nur recht und billig, finde ich. Hi, Chef. Gruß vom Betriebsleiter. Geht alles klar? Na, das ist doch mal eine positive Nachricht. Ja, schauen Sie sich einmal das an. Ja, die hat Nerven. Ja, da drüben im ersten Stock. Herr Grabhäutner, wenn es stört, ich ziehe gern die Vorhänge zu. Herrn Grabhäutner stört das jedoch nicht im Geringsten. Diese Aussicht verspricht Genuss, was den Abschluss der Verhandlungen enorm begünstigt. Ja, die drei meinen Grundschienen auf und ja, vielleicht haben sie ein schlechtes Gewissen. Psst, tot ist tot. Ich wollte, ich bekomme auch so ein schönes Begräbnis. Du bräuchtest schon ein paar Orden mehr auf der Brust, als bloß die eiserne Kreuz. Sag mal, jetzt ist der schon wieder da. Wer ist denn das da? Neben der Pfefferkorn. Wo? Na, da rechts von dir. Ach, der. Ich glaube, das ist der Bruder vom Anton. Der Schwager heute. Ach so. Ja, es soll ja Probleme geben. Von wegen der Erbschaft heißt's. Gibt's wohl kein Testament? Nix Genaues weiß man nicht. Es ist doch immer dasselbe bei der Erbschaft. Die Geier kommen's, wenn's was zum Holen gibt. Er kriegt doch nichts. Ach. Das ist doch das Problem. Was will er denn dann noch hier? Also, was ich Ihnen jetzt sage, das bleibt unter uns, gell? Ja, freilich, was denn? Also, mein Enkel, der ist doch Lehrling beim Pfefferkorn. Aha. Und der hat von der Rothaarigen, die dort immer am Montag, Mittwoch und Freitag verkauft, gehört, dass er, der Bruder, angeblich nicht glaubt, dass der Anton einen Herz hat. Tod ist tot. Der soll bloß seine Finger da rauslassen. Das gibt sonst noch ein Unglück. Der Arno. Verehrte Trauergemeinde, mein erster Gruß gilt den Angehörigen unseres auf so tragische Weise unerwartet verstorbenen Kameraden Anton Adolf Pfefferkorn. Ihnen gehört unser tiefstes Mitgefühl, unsere tief empfundene Trauer. Verehrte Trauergemeinde, wir haben heute für uns völlig unerwartet, und das sage ich hier nicht nur in meiner Eigenschaft als erster Vorsitzender des Deutschen Heimatvereins, sondern auch als echter und unmittelbar betroffener Freund. So ein Heuchler. Nicht nur ein durchwegs angesehenes Gründungsmitglied unseres Deutschen Heimatvereins verloren, hier steckt er hier alle unter einer Decke, sondern auch einen überaus geschätzten und beliebten Bürger unserer Stadt. Kannst du gerne mit runterkriechen. Anton Adolf Pfefferkorn. Das wäre ja nicht frivol. Wer ist denn hier frivol? Anton Adolf Pfefferkorn hat es zudem immer verstanden, seine Menschlichkeit, seine immerwährende Hilfsbereitschaft, seinen nie versiegenden Humor, seine stete Fröhlichkeit zu bewahren. Wir, der Deutsche Heimatverein, werden unseren treuen Kameraden nicht vergessen. Wir werden seiner immer gedenken, auch indem wir seine Vorstellungen, seine Ideen, seine Ideale in uns weiterleben lassen. Eines dieser Ziele, und damit komme ich zum Ende meiner Ansprache, können wir jedoch nur mit Ihrer Hilfe, verehrte Trauergemeinde, verehrte Bürger dieser unserer Stadt, umsetzen. Anton Pfefferkorns sehnlichster Wunsch war es, eines Tages die Geschicke unserer Stadt selbst mit in die Hand zu nehmen. Ein Wunsch, der uns allen zur Pflicht gereichen sollte. Ich möchte Sie daher bitten, Anton Pfefferkorns Vision wahr werden zu lassen und deshalb den Deutschen Heimatverein bei der Wahl zum Stadtparlament zu unterstützen. Danke. Eine schöne Rede, gell? Apropos Rede, wisst ihr schon, was ihr sagt? Ich meine, mein herzliches Beileid, das klingt immer so abgedroschen. Es ist halt nichts Persönliches, wisst ihr? Aber es langt. Außerdem, wenn die jetzt 100% Hände schütteln müssen, wenn sie die Herren nur zu, was mir einer sagt. Es liegt jedoch nicht an den 100 Paar Händen, dass Katja und Hermann Pfefferkorn den Kondolierenden nicht die nötige Aufmerksamkeit entgegenbringen. Kannst du mir einen Grund nennen, warum sie bei dir in der Küche ein Arsenvorrat? Mein herzliches Beileid. Danke. Ein Arsenvorrat befindet er ausreichend, die halbe Stadt zu vergiften. Mein allerherzlichstes Beileid. Danke. Ist schon echt ein Unglück. Weil ich gewusst habe, dass du dich pünktlich zur Kuchenausgabe einstellen würdest. Mein Beileid. Danke. Ach so, vergiften wolltest du mich? Mach dich doch nicht lächerlich. Ist schon echt tragisch. Danke. Mein herzliches Beileid. Ich konnte ja nicht an, dass du gleich nach deiner Ankunft beginnst, in meiner Wohnung herumzuschnüffeln. So ein Unglück. Ich bin noch ganz fassungslos. Vielen Dank. Und so schnell ist es gegangen. Mein Bruder hat mir leider nie glauben wollen, was für eine falsche Person du bist. So ein Unglück. Gell, wenn er erst unter der Erde liegt, dann merkt man es erst richtig, wie er einem fehlen tut. Ja, danke. Mein herzlichstes Beileid. Ich bewundere deinen Mut, dich bei mir einzunisten. Mein herzlichstes Beileid, gell. Und was ich noch sagen würde, also, vielleicht hat er es ja jetzt besser. Beim Herrgott. Danke, ja, vielleicht. Ich denke, es ist besser. Ich nehme mir gleich ein Zimmer. Das heißt noch nicht, dass ich gleich beigebe. Mein allerherzlichstes Beileid, Frau Pfefferkorn. Schrecklich. Wirklich schrecklich. Ja, vielen Dank. Also, das wollte ich Ihnen nur sagen. Vielleicht gereicht es Ihnen ja zum Trost. Wen Gott wirklich liebt, den prüft er besonders hart. Entschuldigung, aber mein herzliches Beileid. Danke. Du warst meinem Bruder ungewiss. Und das werde ich beweisen. Entschuldigen Sie, aber ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Danke. So plötzlich. Vielen Dank. Wie hat dir denn der Kaffee heute früh geschmeckt? War er recht so? Beileid. Danke. Naja, verspritzt du nur dein Gift. Mich triffst du nicht. Ich ziehe heute Abend noch aus. Mein Beileid, Frau Pfefferkorn. Danke. Wie wär's vorher noch mit einem kleinen Kaffee? Ein neuer, freundlicher Tag. Draußen, in den Straßen, in den Gassen der Altstadt ist man bester Laune. Der Himmel ist blau, die Lüfte sind lau, die Sonne blinzelt über die Dächer in die Gassen. Man hat die Krawatte aufgezogen, trägt sein Jackett über dem Arm. Drinnen, bei der Polizei, ist es dagegen kühl. Hier ist Hermann Otto Pfefferkorn gerade dabei, einen Beamten in Sachen Todesfall Anton Adolf Pfefferkorn zu vernehmen. Dieser ist zwar ausgesucht höflich, jedoch nicht gerade gesprächig. Also, wenn ich jetzt einmal kurz zusammenfasse. Laut Obduktionsbericht ist mein Bruder an einem Herzinfarkt gestorben, dazu leichte äußere Verletzungen. Richtig. Jetzt habe ich mich einmal umgehört und habe mir auch die Stelle angeschaut, an der mein Bruder zu Tode gekommen ist. Er ist in einer großen Blutlache gelegen. Die können Sie heute noch sehen, auch wenn da Sand drüber gestreut ist. Ich habe sogar ein Foto dabei, schauen Sie. Schauen Sie, hier sehen Sie, da ist die Blutlache. Und hier gehen durch die Blutlache die Kreidemarkierungen, mit denen man die Lage der Leiche festgehalten hat. Also so viel zu Herzinfarkt und leichten äußeren Verletzungen. Schön. Und jetzt? Also gehen wir also zu, dass der Obduktionsbericht nicht korrekt ist. Das kann ich nicht beurteilen. Ja, das brauchen Sie auch gar nicht. Ich beantrage eine nochmalige Obduktion. Dafür bin ich nicht zuständig. Aber Sie leiten doch die Ermittlungen. Die Ermittlungen sind abgeschlossen. Und wenn ich trotzdem auf der nochmaligen Obduktion bestehe? Dann müssen Sie eine Eingabe an die zuständige Staatsanwaltschaft machen. Ja gut, dann bräuchte ich jetzt nur noch den Namen von dem zuständigen Staatsanwalt. Oberkogler. Richard Oberkogler. Oberst A.D. Vogelsang. Nehmen Sie Platz, Herr Pfefferkorn. Was kann ich für Sie tun? Tja, das... Das ist eine etwas heikle Geschichte. Ja, sehen Sie, die Sache mit meinem Bruder beschäftigt mich halt sehr. Also ich glaube nicht, dass mein Bruder eines natürlichen Todes, also an einem Herzinfarkt, gestorben ist, wie man das von amtlicher Seite her festgestellt hat. Entschuldigen Sie, wenn ich frage, was hat das mit uns, dem Deutschen Heimatverein, zu tun? Ja, also, schauen Sie, ich habe mir halt gedacht, dass es eigentlich... nur in Ihrem Interesse ist, wenn dieser dubiose Todesfall restlos aufgeklärt wird. Ich meine, im Hinblick auf Ihre Kandidatur. Aber der Fall Anton Pfefferkorn ist restlos aufgeklärt. Ja, das denken Sie. Ich habe aber Beweise, dass dem nicht so ist. Jetzt ist interessant. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle, Richard Oberkogler, Staatsanwalt. Ich habe in dieser Sache ermittelt. Sind Sie auch Mitglied im Deutschen Heimatverein? Ja. Unser Kassenwart. Also, was sind das für neue Beweise? Ja, sehen Sie, ich habe hier ein Foto, selbst geschossen. Hier ist die Blutlache und hier die Umrisse der Leiche. Das müssen Sie doch zugeben, nach Herzinfarkt sieht es nicht aus. Also ich habe herausgefunden, dass es in dieser Nacht wohl einen Kampf gegeben hat, an dem mein Bruder zumindest beteiligt war. Was mich jetzt stutzig macht, ist Folgendes. Seine Haustür ist normalerweise nie verschlossen, ist aber ausgerechnet in dieser Nacht zu. Das bedeutet, mein Bruder kam nicht ins Haus. Er ist vermutlich schwer betrunken und daher ein leichtes Opfer. Es kann leider von den Anwohnern keiner genauere Angaben über die andere Person machen. Vielleicht waren sie auch zu zweit. Ja, und jetzt habe ich mir eben gedacht, dass... Ja, ich könnte mit Ihrer Hilfe den letzten Abend von meinem Bruder rekonstruieren. Verdachtsmomente finden, die Alibis bestimmter Leute... Sie haben bestimmte Leute in Verdacht? Mit Verdächtigungen sollte man sehr vorsichtig sein. Wir helfen Ihnen natürlich gerne, sobald wir dazu in der Lage sind. Ja. Aber müsste man dazu nicht auch noch mal die Leiche obduzieren? Die ist doch verbrannt worden. Verbrannt? Ja. Wieso verbrannt? Ja, und wer war in dem Sarg, der beigesetzt worden ist? Ein paar Steine. Frau Pfefferkorn wollte unbedingt eine Urnenbeisetzung. Der Heimatverein hat aber einen Sarg gebraucht, weil wir einen richtigen Trauerzug veranstalten wollten. Also haben wir als Kompromiss einen leeren Sarg durch die halbe Stadt getragen. Er war mit Steinen gefüllt. Die Träger haben ja auch Gewicht gebraucht. Und noch vor der eigentlichen Beerdigung wurde die Urne im Grab versenkt. Aber warum hat man mir das nicht gesagt? Das hätte man mir doch sagen können. Also irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe dem natürlich erst zugestimmt, nachdem die Beweisaufnahme abgeschlossen und damit auch die Akte geschlossen wurde. Und die Blutlache, in der mein Bruder gelegen ist, ist doch ein schwerwiegendes Indiz. Haben wir natürlich alles berücksichtigt. Im Übrigen meine ich, wir sollten jetzt besser aufhören, in diesem Brei aus unausgegorenen Verdachtsmomenten und Anschuldigungen herumzurühren. Aber das bringt nämlich gar nichts. Der Fall ist aufgeklärt. Ja. Tod ist tot. Daran soll man nicht rühren. Das gibt sonst nur noch ein Unglück. Nun ist Hermann Otto Pfefferkorn doch etwas stark verunsichert. Will man ihn aus der Stadt haben? Nachforschungen sind hier offenbar nicht erwünscht. Und wenn er aus der Entfernung ermitteln würde? Vielleicht wäre es wirklich besser, abzureisen. Er würde morgen den Frühzug nehmen. Ein neuer Tag. Frühling. Herrliches Frühlingswetter. Lauter nette, fröhliche Menschen, wohin man sieht. Man ist mit sich und der Welt zufrieden. Ausnahmsweise. Und natürlich nur wegen des Wetters. Der Mensch ist ja so vergesslich. Der war schon in der Schule so. Das Maul immer so weit offen. Und dahinter bloß heiße Luft. Das mit der ihrer Auszieherei wird jetzt eh bald ein Tom. Sie wählen doch auch Heimat verbunden, oder? Sie meinen national? Also nein, wirklich nicht. Anstand, Recht, Moral, das ist ja soweit schon in Ordnung. Aber wissen Sie, seit meiner Jugend habe ich irgendwie halt so eine Aversion. Wenn Sie verstehen, was ich damit sagen will. Ja, also ich für meinen Teil brauche Action. Da muss ich was rühren. Jawohl, runter damit. Ihr seid doch solche Saubieren, dass Sie es nur wisst. Das hat sich schon gehört, auf der Müllkippe draußen vor der Stadt haben sie wieder einen gefunden. Und? Weiß man schon, wer es ist? Na ja, es ist noch nicht hundertprozentig. Die haben erst einmal sortieren müssen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Hinter so einer Presse steckt nämlich eine ziemliche Power. Ja, genau, das weiß man nicht. Sie tippen auf den Anton, seinen Bruder. Was da schon? Hermann Pfefferkorn. Ein Unglück kommt halt selten allein. Weiß man schon, wie es passiert ist? Vermutlich Herzinfarkt, so wie es jetzt ausschaut. Was der auf der Müllkippe gesucht hat, weiß natürlich kein Mensch. Ja, ja. Es geht schneller, wie man denkt. Bums, zack, und aus ist. Lauter nette Menschen. Kriminalhörspiel von Gordian Beck. Die Personen und ihre Sprecher waren Erzähler Dieter Hildebrand, Anton Pfefferkorn Gerd Fitz, Katja Pfefferkorn Anja Franke, Hermann Pfefferkorn Elmar Wepper, Gottfried Rasmussen Gerd Antoff. In weiteren Rollen Maria Singer, Toni Berger, Christiane Blumhoff, Ulf Sömisch, Norbert Gastell, Timothy Peach, Robinson Reichel, Luise Deschauer, Reinhold Lampe und andere. Ton und Technik Wilfried Hauer und Daniela Röder. Regieassistenz Christiane Klenz. Regie Christoph Dietrich. Produktion Bayerischer Rundfunk 2000. Am kommenden Mittwoch steht der Krimi Der Tod des Archivars von Christian Udo Eichner und Tristan Wostri auf unserem Programm. Wieder um 20.03 Uhr hier in Bayern 2. Weitere Informationen zu unserem Programm und den Hörspielpool mit zahlreichen Stücken zum Herunterladen finden Sie im Internet unter bayern2.de. Der König träumt von ihm. Die Unterredung ist zu Ende. Hörspielpool. Jede Zeit ist Hörspielzeit. BR-Produktionen zum Herunterladen unter bayern2.de. Hey,